Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Also wir sind auch auf Piraten Live, auch live. Ich versuche immer noch das Setup für die Vorstandssitzung irgendwie noch hinzubekommen. Das heißt, das läuft jetzt quasi auch mit. Warum der YouTube-Stream wieder nicht funktioniert dazu, weiß ich immer noch nicht so ganz, aber ich bleib dran. Ach, das findest du auch noch raus. Okay, dann begrüße ich euch zur AGÖA-Sitzung NRW heute, Freitag, 10. Dezember um 21.04 Uhr. Außer mir wollte niemand Sitzungsleitung machen, das habt ihr jetzt davon. Und dann beginne ich auch direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Gibt es da Einwände oder Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das letzte Protokoll vom 26.11. Gibt es hier Einwände oder Ergänzungen? Dann wäre das auch genehmigt. Und nächster Punkt wäre Mitgliederzu- und Abgänge. Ist irgendjemandem was bekannt dazu? Okay, das nächste, Teamberichte. Zunächst mal Pressemitteilungen und Blogbeiträge. Da hatten wir am 27.11. einen Blogbeitrag zu den Unterstützungsunterschriften, da das Formular dann angekommen war. Den haben wir auch schon ein paar Mal jetzt über Social Media verbreitet, in der Hoffnung, dass wir damit auch viele Menschen erreichen. Dann hatten wir, ich nehme an, eine Pressemitteilung, Piraten fordern Absenkung der Unterstützungsunterschriften zur Landtagswahl. Ja, genau, das war am 28.11. Ein Blogbeitrag zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Und einen Blogbeitrag zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember. Da danke nochmal fürs Feintuning. Gibt sonst noch irgendwie Anmerkungen dazu? Sonst mache ich weiter. Presse, offene, geplante Pressemitteilungen, Blogbeiträge haben wir jetzt zurzeit nichts. Request Tracker, was? Entschuldige, ich wollte einfach nur nochmal Danke sagen. Die Ideen mit dem Welt-AIDS-Tag und Inklusionstag, die waren ja von mir aus dem kleinen Kalender und ich fand das richtig toll, wie reibungslos das in beiden Fällen geklappt hat. Das war einfach spitze. Also danke an Tatjana, an Olli und an Sandra. Danke aber auch an euch. Okay, Presse, offene Sachen waren keine oder fällt jemandem noch was ein, wozu wir was schreiben können? Gut, Request Tracker. Ich hatte am Montag, glaube ich, einen Anruf vom WDR bekommen. Der fragte eigentlich nur, die haben ja dieses Portal für die Direktkandidaten, ob er das an Presse-Ad schicken soll. Und dann habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Die E-Mail ist mittlerweile auch gekommen. Ich habe die in die Q-Wahlkampf geschoben. Und ja, das wird für uns sicherlich ja erst relevant werden, wenn wir nicht nur Direktkandidaten gewählt haben, sondern die auch bestätigt haben. Ich wollte ihm nochmal eine kurze Rückmeldung geben, dass die Mail angekommen ist und dass wir uns dann zu gegebener Zeit melden. Hat sonst noch jemand was entdeckt im Request Tracker? Nicht. Okay, dann sind wir schon bei Social Media. Twitter. Ich nehme mal an, Isan, das hast du eingetragen. Richtig. Ich mache dann direkt, ich leg dann direkt los. Zahlen sehen lala aus. Das Problem ist, wir machen ja immer 14-tägig unser Treffen. Wenn ich bei Twitter aber den Zeitraum auswähle, habe ich nur zwei Möglichkeiten. 28 Tage oder 7 Tage. Das heißt, der erste Block oben, das sind die 28 Tage, wo man vergleichen kann. Und der Block drunter, das sind die letzten 7. Das heißt, uns fehlen eigentlich 7 Tage im Vergleich, nämlich die davor. Und das Problem ist, die zweite Woche, die, wo wir jetzt die Analyse haben, die war nicht ganz so aktiv wie die Woche davor mit den ganzen Blogbeiträgen und so weiter. Deswegen sehen die Zahlen auch da leider Gottes etwas mau aus, weil, ja, zugegeben, in dieser Woche war ich nicht ganz so fleißig und auch der Fabian hat seine Geistesblitze etwas weniger durchblicken lassen. Nichtsdestotrotz, ihr seht die Zahlen. Der beste Tweet war natürlich Fabians Leistung. Scholz macht Schulden zu. Der kam sehr gut an. Und der zweite war die Gratulation an Lauterbach. Die Links sind im Pad, wer es also noch verbreiten möchte. Ach ja, und noch was. Wir müssten eventuell was tun, dass die Kreisverbände mal ein bisschen mehr twittern. Wir haben die Leverkusener, ab und zu die Düsseldorfer, die recht viel twittern. Und ansonsten ist tote Hose. Wir erfahren nichts aus den Kommunen. Das wäre natürlich mal eine Idee, dass wir uns da mal zusammensetzen und überlegen, wie kriegen wir die denn angespitzt, dass die ihre Accounts nicht so brach liegen lassen. Aber Witten und Rhein-Erft ist auch relativ aktiv, oder? Oh ja, entschuldige, natürlich, die auf jeden Fall. Was ist mit Köln? Ist ein Bot, der eigentlich immer nur automatisch die Dinge, die auf unserer Webseite oder auf der Bundeswebseite erscheinen, retweetet. Und ich meine, wir wissen alle, diese Bot-Texts, die dabei sind, die sind so farblos, dass da eigentlich keiner ein zweites Mal hinguckt. Ja. Ja, ist wahrscheinlich mangels Kapazitäten, wird schwierig, das irgendwie ein bisschen zu mobilisieren. Vielleicht gelingt uns das ja, wenn die Wahl etwas näher rückt. Ja, ich schätze mal, jetzt auch in der Weihnachtszeit fahren die Leute da diese Aktivitäten etwas runter, weil einfach zu viel anderes im Vordergrund steht. Aber insgesamt wäre das vielleicht mal ein Punkt, den wir erörtern könnten. Weil gerade Social Media für uns das Medium der Wahl ist. Vielleicht können wir das auch schon Sonntag, wenn die Kandidatinnen sich treffen, auch mal ansprechen. Ja. Entschuldige, Vago, auch an die Vorstandsmitglieder. Wenn ihr politische Ansichten habt, postet die. Ich gucke eure Accounts regelmäßig durch, Vago und Tatjana, weil natürlich auch Wilk und so weiter. Es kommt nur sehr, sehr wenig. Also Vago, du bist da ja noch recht fleißig und Wilk ab und zu. Puh. Ich brauche ein bisschen mehr Input von unserem Vorstand, dass die Leute sehen, hey, unser Vorstand hat auch politische Ansichten. Wir geben uns Mühe, ne, Tatjana? Sowieso. Kannst du aber auch noch... Ja, hier wurde schon was von verwaltendem Vorstand hier gerufen. Ja, genau. Aber Isan, sag das doch auch nochmal in der Vorstandssitzung. Mach ich. Und ich werde dann auch sagen, dass ich bitte gerne mehr Verwaltungsposts haben möchte. Die kriegst du. Was ich noch fragen wollte, inwieweit retweeten wir eigentlich die anderen Landesverbände? Also ich gehe die ja auch immer, ich habe da so nette Listen, ich gehe die durch und wenn es Relevanz hat für unseren für unser Land, dann nehme ich sie mit rein. Oder wenn das in irgendeiner Form für uns zusammenspielt, also sprich jetzt die Wahlkämpfe von Schleswig-Holstein und Saarland und Niedersachsen, die will ich natürlich mit reinnehmen, sofern, ja, die spielen ja auch unsere Themen. Ja, bei denen würde ich sagen, also auch wenn das jetzt nicht unbedingt Thema ist, was wir hier mitbespielen, wenn, also gerade die Saarländer, die sind ja schon jetzt fast in der Endphase ihres Wahlkampfs, da kann man, finde ich, durchaus so gut wie alles retweeten, kann ja nicht schaden, also so viel ist es auch nicht. Ja, okay, nehme ich mit. Ich habe mir die nämlich auch mal neulich so ein bisschen angeguckt, was die so machen und so. Und die haben ja auch einen relativ kleinen Account, also da können wir vielleicht ein bisschen unterstützen. Und für uns ist ja auch gut, wenn du Sachen findest, die du retweeten kannst. Ja, okay, ich berücksichtige das. Okay, Facebook, Instagram, Uwe Eichwald war gerade eben kurz hier unten, der verweilt aber gerade in der Gründungssitzung der Yuppies und meinte, er würde uns die Zahlen dann noch nachreichen. Bisschen was kann ich dazu noch sagen. Und zwar wurden ja jetzt in den letzten Wochen wurden ja einige Sachen beworben und auch weiter gepostet und ein bisschen gepusht, auch außerhalb unserer Bubble dann auf Facebook. Das hat natürlich dazu geführt, dass einiges an Kommentaren reinkam, die auch nicht unbedingt, also die weder positiv für überhaupt wen waren, noch positiv für uns oder überhaupt für die Menschheit und teilweise auch schon sehr, sehr komisches Material. Da wurde sehr, sehr viel geblockt, gelöscht. Wenn es halt relevant war, habe ich einfach denjenigen einfach geblockt, weil ich glaube, diejenigen, die einfach nichts mit uns zu tun haben wollen, müssen auch nicht unbedingt uns lesen. Also daher habe ich einfach geblockt tatsächlich. Die entsprechenden, ich sage es mal, Protokolle dazu habe ich ja euch im MetaMouse, im entsprechenden Kanal da auch immer zur Verfügung gestellt. Also jedes Mal, wenn da was passiert ist, wurde das auch mal genannt. Teilweise konnte man aber auch etwas witziger, auch ein bisschen witzige Korrespondenz halten. Ich glaube, da gab es irgendwie einen Post mit Feuer unter unserem Wir brauchen für die AGÖA-Menschen-Dings. Dann habe ich das einfach mal als Bewerbung mal umgedichtet und denjenigen einfach nochmal gesagt, wie er sich am besten bewerben kann. Also mal gucken, ob das klappt. Ja, vielen Dank. Hast du denn die Kapazität, wenn da, das ist passiert ja dann immer genau, wenn wir diese Werbung losschicken, habt ihr auch im Griff, ja? Also sobald ein Beitragspost kommt, poppt das bei mir auf dem Handy direkt auf. Also lustigerweise schneller als mit MetaMouse, was ich irgendwie schade finde, aber das kommt dann sehr schnell. Da kann ich auch teilweise auch sehr, sehr schnell reagieren, was sowas angeht. Aktuell ist es sogar noch, jetzt wegen dem Impfen-Post auf Facebook kommen jetzt einige Kommentare rein, aber die sind, so wie es aussieht, sehr, sehr viel intern, also auch vieles außer innerhalb der Piratenbubble. Bis jetzt habe ich aber noch nichts Relevantes gesehen, wo ich jetzt da hätte eingreifen müssen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Arbeit. Haben wir noch was zu Instagram? Instagram dasselbe, weil es kommt bei mir auf demselben Tool auf. Ist ja eh die gleiche Suppe. Ne? Ja. Okay, Webseite NRW-Übertrag vom 26.11. Ach so, genau, ja. Ich habe auch schon mit der Kandidatinnenseite angefangen. Moment. So, also die kann man sich anschauen. Ach Quatsch, vollkommen falscher Link, Moment. Da ist sie. Also die kann man sich anschauen, aber die ist natürlich noch nicht verlinkt. Dafür sind noch nicht genügend Informationen von den Kandidatinnen eingegangen. Ich habe, was die Fotos angeht, entweder auf Fotos zurückgegriffen, die wir schon hatten, oder auf ein paar Fotos, die der Elder gemacht hat. Elder Tatjana, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ja. Also ich für die Verwendung sowieso und Tatjana, glaube ich, fürs Thema. Gut. Ja, wir haben ja dann am Sonntag das Kandidatinnen-Treffen. Da werde ich dann auch nochmal darauf hinweisen, dass wir da Infos brauchen. Wir wollten eigentlich, meine ich, laut Zeitplan Mitte Dezember damit online gehen. Und ja, wenn da noch der eine oder andere fehlt, selbst schuld, ne? Haben wir sonst noch was zur Webseite? Ein Danke, dass du damit angefangen hast. Sehr gerne. Genau, auch von mir. Meine Frage, soll ich dann den Übertrag beim nächsten Mal rausnehmen? Ich wollte ihn jetzt nur drin lassen, um zu gucken, was ist denn da draus geworden? Ja, können wir dann rausnehmen. Okay. Also diese Seite Wahlen und Programm mit der Landtagswahl 2022, da ist aber jetzt auch gar kein Link drin, ne? Egal, das hatte ich euch ja ins MetaMask gepostet. Ich habe da ein paar ältere Texte gefunden und ein bisschen abgeändert. Wir haben die Seite ja jetzt bisher noch nicht großartig beworben. Wenn ihr da noch Verbesserungsvorschläge oder so habt, immer her damit. Korrekturlesen kann auch nicht schaden. Gibt's auch ein Pad zu, ne? Ja, ansonsten wächst es dann. Irgendwann haben wir ein Programm, irgendwann haben wir vielleicht noch ein paar Bilder von Plakaten oder so. Mal gucken. Okay, Krähennest, da gibt's nichts Neues. Leider Gottes geht da eigentlich zurzeit nichts anderes raus als diese Sitzung hier und die LAFO-Sitzung. Wenn es ja so Menschen gibt, die sich dafür interessieren, irgendwas zu podcasten, können Sie sich gerne bei uns melden. Wird immer gerne gesehen. Dazu eine Frage. Mhm. Wollen wir vielleicht vor der Landtagswahl, das machen wie vor der Bundestagswahl, so Kandidateninterviews, gegebenenfalls würde ich da dann auch helfen. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen sind wir selber Kandidatinnen. zum anderen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das so wahnsinnig gut angekommen ist, dafür, dass es doch relativ viel Arbeit war, vor allen Dingen in erster Linie eigentlich ja tatsächlich den Kandidatinnen hinterherzulaufen für einen Termin. Okay, Aufwand und ja, Output. Ja, man könnte vielleicht überlegen, ob man die ersten 5 nochmal irgendwie darstellt, dann aber vielleicht nicht in so einem ja Vorstellungspodcast, sondern vielleicht, dass man irgendwie sagt, man nimmt ein Thema und lädt sich dazu 2 oder 3 Kandidatinnen ein und redet über ein Thema. Macht vielleicht mehr Sinn als diese reine Vorstellung. Aber dass du mir helfen möchtest, das habe ich schon notiert. Gerne. Okay, Videoteam haben wir nicht. Maximal nur, also ich versuche ja jetzt gerade immer noch die Streams raus irgendwie wieder zu fördern. Also auch jetzt, dass die Vorstandssitzung und auch die Sitzung hier wieder gestreamt wird. ähnlich auch genauso wie jetzt auch zum Beispiel die Kandidaten, sage ich mal, Podiumsdiskussionen, die da mal kommen können zu Themen, die können wir immer noch versuchen, die wieder in Videoform irgendwie nochmal reinzubringen. Also wir hatten ja mal versucht, den Twitch-Kanal hervorzuheben. Ich hoffe, den kriegen wir noch gerettet. Wir können das Ganze auch nochmal mit YouTube auch nochmal wieder versuchen, das Ganze auch nochmal rauszubringen. Ich glaube, da waren wir auch schon im Gespräch, auch mit Schleswig-Holstein irgendwie da eine Kooperation auch zu führen, weil ich glaube, da läuft auch schon ziemlich geiles Zeug. Nur damit es eben nochmal nicht in Vergessenheit gerät. Also da arbeiten wir dort dran und versuchen noch Konzepte zu erarbeiten. Ja, also ich glaube, zum Wahlkampf brauchen wir so Sachen, ne? Ich bin dran. Okay, dann kommen wir zu Termin, Aktionen, Veranstaltungen. Da haben wir zurzeit nur den Landesparteitag in Herne am 15. und 16. Januar. Und Isan, du hast wieder im kleinen Kalender gewühlt. Erzähl. Okay, nur als Anregung, nicht als Muss. Wir haben am 17.12. den Tag gegen Gewalt an Sexarbeiterinnen und am 18.12. Internationaler Tag der Migranten. Wie gesagt, nur in die Runde geworfen, falls irgendjemand jetzt gerade sagt, hey, da fällt mir ein, der und oder die wollten dazu was schreiben, sagt es jetzt. Ansonsten vergesst es für immer. Ja, aber mir zittert der Finger schon für den 18.12. Ich versuche da mal was hinzubekommen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, mit welcher Thematik man da jetzt einsteigen könnte, aber vielleicht kriege ich da noch was hin. Also mir hilft oft, wenn ich den Text von dem kleinen Kalender selber sehe. Der liefert zumindest mal ein paar Impulse, die einen dann doch recht schnell weiterführen, sodass man weiß, ach ja, genau, darum geht's. Ja, und je näher der Tag rückt, kann man findet man beim Google auch noch ein paar andere Sachen, Texte, die schon andere geschrieben haben, wo man sich auch so ein bisschen dran orientieren kann. Also Migrationspolitik NRW bin ich nämlich gerade auch wirklich gar nicht fit, was natürlich bei dem Thema immer irgendwie wichtig ist, sind die aktuellen Sachen, also was da an Europas Grenzen los ist. Da kann man eigentlich, denke ich, immer was zu schreiben. Ja, ich kann auch denken, dass wir jetzt auch dann Landtagswahlbezug nochmal nehmen, weil es ist ja immer noch der Fall, dass wir, dass Nichtdeutsche zur Landtagswahl immer noch nicht zugelassen sind. Da kann man ja mal nachhaken. Einer der Gründe, warum ich ja auch nicht auf der Liste stehe. Ja, oder das. Gut, der Elder hat den Hut. Haben wir was Organisatorisches? Oder Sonstiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir am Ende der Sitzung. Nächster Termin wäre der 24.12. Das war jetzt nicht euer Ernst. Also komm, wir können wirklich ganz besinnlich das Leben des Brian nachspielen. So als Voice-Over. Was machen wir denn? Sollen wir komplett ausfallen lassen und im Rhythmus bleiben? Dann würden wir uns erst in 4 Wochen wieder sprechen. Am 7. Januar. Ich meine, wir haben das Mattermost für alle aktuellen Dinge oder wenn jemand Fragen hat oder so. Ich glaube nicht, dass sehr viel in der Zeit dann passiert. Außerdem gibt es noch genügend andere Treffen, wie ein Kandidatinnen-Treffen oder Wahlprogramm-Treffen oder was wir noch alles haben. Was wir dann bis zum 7. Januar, den Hut nehme ich mir dann aber, vorbereiten sollten, wäre eine Pressemitteilung zum Online-Parteitag, zum Hybrid-Parteitag. ich denke auch, es spricht nichts dagegen, das bis zum 7.1. zu verschieben. Und ja, so wie wir jetzt hier sind, sind wir auch im Telegram und im MetaMouse. Das heißt, wir kriegen es ja eh mit, wenn irgendwas ist. Und wer am 24. da ist, der spielt mit Das Leben des Brian. Genau. Okay, das heißt, wir hätten die nächste Sitzung am 7. Januar 2022. Das ist natürlich ein Freitag und es wird dann auch wieder um 21 Uhr stattfinden. Und das Ende der Sitzung heute wäre dann um 21.29 Uhr. Vielen Dank. Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.